Zum erfolgreichen Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete fanden am 9. Juli in den Bezirken Südpyongan, Nordpyongan, Nordfanghe, Jagang, Gangwon, Nordhamgyong, Südhamgyong, Ryanggang und den Städten Nampo und Rason die gemeinsamen Kundgebungen der Armee und des Volkes statt. Daran nahmen teil die Mitarbeiter der regionalen Partei- und Marktorgane, Gesellschaftsorganisationen, Fabriken, Betriebe, Landwirtschaftsbetriebe und Hochschulen, die Offiziere und Soldaten der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Innern, die Werktätigen verschiedener Kreise und Schichten und die Jugendlichen und Studenten. In den Veranstaltungen lasen die verantwortlichen Funktionäre der Bezirke die Mitteilung der Akademie für Landesverteidigung der DVRK über den erfolgreichen Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete Fassung 14 unter Leitung von Genossen Kim Jong-un, oberstem Führer der Partei des Staates und der Armee der DVRK vor. Dann gab es die Gratulationsreden der Mitarbeiter der Partei, Militärorgane und des Jugendverbandes. Die Redner betonten, der Testschuss der Rakete Fassung 14, der die ganze Erde in Erstaunen versetzt habe, sei ein großer Sieg der Nation, der vor aller Welt wiederum erklärt hat, dass niemand die DVRK beim Aufbau eines starken sozialistischen Staates aufhalten könne. Die ganze Armee und Bevölkerung sollten unter Einsatz des Lebens das Führungsgremium der Revolution verteidigen, die Leitung von Genossen Kim Jong-un treu unterstützen und so die Wiedervereinigung des Vaterlandes und den Aufbau eines starken sozialistischen Staates tatkräftig beschleunigen.